Auf! Ich, kleiner Häuptling, großer Bär, vom Stamm der Reibeplätzchen, kann da nur eins zu sagen. Begrabt die Village-People an der Biegung des Flusses. Nur ein toter Village-People ist ein guter Village-People. Dankeschön.